Briefe aus dem Brief und schau sie an wie einen Dieb. Der Ofen knackt, der Kühlschrank stöhnt und alles kostet, was man wohnt. Der Bäcker nimmt schon Goldschein an, der Schuster lacht mich höflich an. Im Laden liegt das Leben quer und jeder Cent sagt, bitte mehr. Die Rechnung springt mir ins Gesicht, der Spaß rumfällt, das Tempo nicht, die Tasche leer, das Herz wird hart und unser Staat tut groß und smart. Ich zahl nichts mehr, ich zahl nichts mehr, ich zahl nichts mehr. Da sammelt Opa Pfand mit kalter Tasche, müde Hand. Die Rentner schieben ihre Last, als wär der Abend längst verpasst. Die Rente reicht für warmen Wind und vielleicht noch ein Brot geschwind. Doch oben sitzt das große Glück und dreht an allem Stück für Stück. Sie reden fest, sie reden fein, doch bringen uns nur Ärger rein. Der Stapel wächst, der Krug ist leer und keiner trägt die Schuld so schwer. Aus dem Wagen und lassen uns die Rechnung tragen. Wir zählen Münzen, sie zählen Schein. So wird man arm und bleibt allein. Doch wenn der Krug zu Boden fällt, dann merkt sogar die ganze Welt, wer hier verteilt und wer nur nimmt, wer alles lenkt und alles stimmt. Ich zahl nichts mehr, ich zahl nichts mehr, ich zahl nichts mehr, das schmerzt mich sehr. Ich zahl nichts mehr, ich zahl nichts mehr und alles wird von Tag zu Tag so schwer. Ich bin doch nicht blem, blem.